ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Es ist wieder einmal Zeit für einen verblüffenden Hörspielklassiker. In diesem wöchentlichen Podcast gibt es Radioschätzchen, Kuriositäten aus den ARD-Archiven, dort, wo die ältesten Krimis geparkt sind, die es gibt. Das heutige Hörspiel, das ist ein ganz besonders ungewöhnliches Fundstück. Und aus diesem Sender kommt es. Hier ist Radio Bremen. Verehrte Hörer. Das Hörspiel bringt, so heißt es in dieser alten Ansage. Das Hörspiel war damals nicht nur Oberbegriff für das Genre, auch für die Hörspielredaktion. Wir wiederholen einen Radio Bremen Krimi von 1970 und der basiert auf einem bekannten Roman aus dem Jahr 1952 namens Tote sollen schweigen. Das französische Autorenduo Pierre Boileau und Thomas Narcejac haben den Roman verfasst. Die Radioversion aus Bremen heißt Das Gespenst. Ich hasse sie wie die Pest wegen dieser 10 Jahre. Sie hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Du bist ein Glückspilz, dass dir das Schicksal alles Nötige für deine Pläne in die Hände gespielt hat. Mich inbegriffen. Es ist verblüffend, wie alles klappt. Die Ärztin Lucien Mogar und der Handelsvertreter Fernand Ravinel schmieden einen mörderischen Plan. Alles muss sitzen, denn sie gehen volles Risiko. Eine Zugverbindung, ein Brief und ein Drink spielen eine wichtige Rolle und starke Nerven. Eifersucht ist die beste Triebkraft, mein Lieber. Aber es kann uns alles möglich in die Quere kommen. Lucien und Fernand werden hier von Eleonore Schroth und Christian Rode dargestellt. Seine Stimme wird Ihnen sicher bekannt vorkommen, wenn Sie früher viele US-Serien und Filme in deutscher Synchronfassung gesehen haben. Jetzt erzählst du mir sofort alles. Wie immer erzähle ich Ihnen nach dem Hörspiel genaueres. Ich habe wunderschöne Ausschnitte gefunden. Sie können sich freuen. Und was dieses Hörspiel mit einem sehr berühmten Kinofilm zu tun hat, das kann ich Ihnen nur hinterher erzählen. Und natürlich sprechen wir auch über die Nebenfiguren, denn in weiteren Rollen sind Stimmen zu hören, die sicher nicht zum ersten Mal in einer Radio Bremen-Produktion dabei sind. Und wenn Günther Siebert, also der Stammregisseur dieses Senders, die Sache leitet, dann sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht Gudrun Daube und Herbert Steinmetz die meistbeschäftigten dabei sind. Und in der Tat, eine oder ein Narr der beiden ist tatsächlich dabei. Los geht's. Fernand, hast du etwa Angst? Das Gespenst von Pierre Boileau und Thomas Narcejac aus dem Jahr 1970. Gute Unterhaltung. Lass endlich dieses ewige Auf- und Abgehen, Fernand. Du machst einen ganz wahnsinnig. Der Zug aus Paris kommt genau um 22.10 Uhr an. Sie braucht mindestens 10 Minuten vom Bahnhof bis hierher. Und wenn jemand sie ins Haus kommen sieht? Ach, spielt überhaupt keine Rolle. Sie war noch nie in Nantes. Kein Mensch kennt sie hier. Außerdem sind die Straßen in dieser Gegend nach 9 Uhr abends wie ausgestorben. Vielleicht nimmt sie auch ein Taxi. Dazu ist Mireille doch viel zu geizig. Du musst es ja wissen. Schließlich bist du 10 Jahre lang mit ihr verheiratet. Oh, ich hasse sie wie die Pest wegen dieser 10 Jahre. Sie hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Sag mal, Lucien, wie bist du eigentlich auf diese Idee mit dem Brief gekommen? Wie hätte ich sie sonst aus eurem Haus in Enghien lotsen können? Sie weiß ja, dass du als Handelsvertreter hier in Nord eine kleine Wohnung hast, weil du oft in der Umgebung Kunden besuchen musst. Ja, ganz recht, ganz recht. Zu Hause in Enghien hätten wir unseren Plan nie durchführen können. Hast du ihr anonym geschrieben? Ach was. Der Brief konnte nur glaubwürdig sein, wenn er von ihrer besten Freundin kam. Auch den Absender habe ich voll ausgeschrieben. Dr. Lucien Mogar, Nord Poliklinik. Ja. Ich halte es für meine Pflicht, nicht mehr untätig zuzusehen, wie du von deinem Mann an der Nase herumgeführt wirst. Eine kleine Stenotypistin und so weiter und so weiter. Sie treffen sich hier in Nord in ihrem Liebesnest, wenn Fernand angeblich auf Geschäftsreisen ist. Ja. Wenn du sie bei frischer Tat ertappen willst, an dem Tag um so und so viel Uhr, unter folgender Adresse, naja, ebenso. Hm. Bist du sicher, dass sie kommen wird? Eifersucht ist die beste Triebkraft, mein Lieber. Aber es kann uns alles möglich in die Quere kommen. Vielleicht ist Mireille plötzlich krank geworden oder dein Brief kommt erst morgen an oder... Sie hat den Brief zwar gekriegt, kommt auch, erzählt aber jemandem von ihrer Verzweiflung, vom Grund ihrer plötzlichen Abreise. Das allerdings könnte uns das Genick brechen, Fernand. Du musst auf der Hut sein und sie ausfragen, bevor wir ans Werk gehen. Psst! Da kommt jemand. Hast du etwa Angst? Wenn ja, brauchst du es mir nur zu sagen. Noch ist es nicht zu spät. Ich verschwinde. Du kannst sehen, wie du alleine mit der Angelegenheit fertig wirst. Nein, Lucien, bitte, so darfst du nicht sprechen. Hilf mir noch bei diesem Schritt und dann sind wir frei. Ich kann es kaum erwarten, Liebste, endlich mit dir zusammen zu leben. Kaufst du uns dann das Häuschen in Cap d'Antibes? Ja, natürlich. Und wir werden ein Leben lang glücklich miteinander sein. Du bist ein Glückspilz, dass dir das Schicksal alles Nötige für deine Pläne in die Hände gespielt hat. Mich inbegriffen. Ja, ja, du hast recht. Es ist verblüffend, wie alles klappt. Unsere Begegnung, Lucien. Dann diese Mietwohnung ohne Nachbarn, ohne Hausmeister und natürlich auch Mireilles Lebensversicherung. Sag mal, wie kam es eigentlich, dass ihr beide parallel zueinander eine Lebensversicherung abgeschlossen habt? Ach, ich hatte einen Freund bei einer Versicherungsgesellschaft und der lag mir ständig in den Ohren. Aber ich selbst dachte mir auch, in meinem Beruf gibt's keine Pension und dann ständig auf Achse bei Regen, Glatteis, Nebel. Naja, da passiert leicht was. Ja, ja. Als Mireille davon erfuhr, war sie sehr gerührt und sagte, mir kann auch was passieren, Liebster. Dann hast du niemanden mehr im Haus. Ich lasse mich auch versichern. Naja, und so schloss sie eine Versicherung ab auf 200.000 Francs. Welch glücklicher Zufall. Die Bedingungen der 2-Jahres-Frist sind jetzt abgelaufen. Der Betrag wird auch im Falle eines Selbstmordes ausbezahlt. Trotzdem, Mireille wird nicht Selbstmord begangen, sondern einen tödlichen Unfall erlitten haben. Ja. Das ist sauberer. Findest du nicht auch? Ja, ja, natürlich. So, und jetzt wollen wir bei dir noch einiges arrangieren. Es muss alles ganz natürlich wirken, wenn sie ankommt, verstehst du? Ja. Radio einschalten und zieh deine Pantoffeln an. Ja. Am besten du rauchst noch eine, wie vor dem Schlafengehen. Ja. Übrigens, glaubst du, dass mit dem Schlafmittel klappt wirklich? Aber natürlich. Du, zeig mir mal die Karaffe her. Danke. Ich habe alles psychologisch genau vorherberechnet. Sie kommt aufgebracht an, sucht herum, kein Resultat. Nach der ersten Aufregung ist sie erschöpft und will bestimmt Wasser trinken. Ja, das Zeug riecht nach nichts, du hast recht. Aber wenn die Polizei bei der Obduktion doch etwas findet... Das kannst du mir als Ärztin ruhig überlassen. Es handelt sich nicht um Gift, sondern um ein Schlafmittel, mein Lieber. Wir lassen Mireille ein bisschen schlafen, bevor wir... Und dann wird das Schlafmittel vom Körper völlig absorbiert sein. Ja. Soll ich die Badewanne jetzt schon mit Wasser volllaufen lassen? Auf gar keinen Fall. Das machen wir, nachdem sie eingeschlafen ist. Wenn sie ankommt, wird sie in ihrer Eifersucht und Wut nämlich überall herumsuchen, auch im Bad. Die volle Wanne würde ihr sofort auffallen. Und die Polizei kann später die wahre Todesursache nicht feststellen? Bestimmt nicht. Da Mireille noch lebend ins Wasser getaucht wird, füllen sich ihre Lungen mit Wasser, also tot durch Ertrinken. Ach so, ja. 22.30 Uhr. Jetzt kann sie jeden Augenblick da sein. Ich verschwinde im Garten. Bis nachher, Liebste. Hm. Geh klug mit ihr um. Ja. Und wenn es soweit ist und sie schläft, dann ruf mich herein. Hm. Was ist denn da? Die Tür ist doch gar nicht abgeschlossen. Wo ist sie? Mireille, wie kommst du denn hierher? Was suchst du? Ein dreckiges kleines Betthürchen suche ich, wenn du es so genau wissen willst. Wo hast du sie versteckt? Und wem sprichst du? Was ist los mit dir? Du zeigst mir jetzt sofort, wo sie sich versteckt hat. Was will Mireille? Sag mir doch endlich, von wem du sprichst. Von deiner Geliebten, von deiner Hure. Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen, Fernand. Ich weiß Bescheid. Stimmt, hat sie sich hier im... Badezimmer versteckt. Aber Liebste! Nun komm, wir wollen vernünftig miteinander reden. Bitte, hör auf zu weinen und erzähl mir, was passiert ist. Ich habe einen Brief bekommen. Einen anonymen? Nein, Lucienne hat mir geschrieben. Lucienne? Ja, hier. Als deine Freundin halte ich es für meine Pflicht, jedes Mal, wenn er nach Nord will. Diese Hexe. Eine unverschämte Heuchlerin. Und die hat sich unter dem Deckmantel der Freundschaft in unser Haus eingeschlichen. Fernand, man schreibt so einen Brief nicht ohne Grund und schon gar nicht als gescheite Frau wie Lucienne. Aber Herzchen, ich bitte dich. Du kannst ja alles durchsuchen, wenn du willst. Schränke, Kochnische und am Bett, wenn dich das beruhigt. Vielleicht ist Lucienne plötzlich verrückt geworden, nicht? Also ich kann sie jetzt in der Klinik leider nicht mehr anrufen. Dazu ist es zu spät. Sonst könnten wir diese abscheuliche Geschichte sofort aufklären. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Ja, das wird dir gut tun. Dich ein bisschen erfrischen, Liebste. Ob nicht vielleicht jemand Luciens Schrift und ihre Unterschrift gefälscht hat? Ach was, ich kenne ihre Schrift genau. Und außerdem der Umschlag. Die Poliklinik hat ihren eigenen Poststempel. Das hätte ich nie von ihr geglaubt. Diese Niederträchtigkeit. Also jetzt reg dich nicht mehr auf, Herzchen. Möchtest du noch einen Schluck Wasser? Ja, bitte. Hier. Bitte. Was erhofft sich Lucienne eigentlich von dem Brief? Aber sie wusste doch genau, dass du allein sein würdest und ich dich gar nicht mit jemandem erwischen könnte. Wozu also das ganze Theater? Wenn ich das wüsste. Hoffentlich hast du mich zu Hause mit der Geschichte von niemandem blamiert. Hast du deinem Bruder die Abreise erklärt? Nein, niemandem. Ich wollte es für mich behalten. Und außerdem hatte ich Wichtigeres zu tun. Ich musste unbedingt den Abendzug noch erreichen. Das beruhigt mich. Also, kein Mensch weiß also von dem Brief und von deiner Reise. Nein, dein guter Ruf ist nicht in Frage gestellt. Und trotzdem werden wir morgen mit Lucienne alles klären. Was hast du? Oh, ich weiß nicht, so ein Schwindelgefühl. Ich kann fast nichts mehr sehen. Du bist erschöpft von der Aufregung. Komm, am besten du legst dich ein bisschen hin. Hier. So, komm. Leg dich hin. Ganze Geschichte viel zu sehr zu Herzen genommen. Ich will nicht liegen. Ich... So. Schlaf. Und wach nie wieder auf. Fahr vorsichtig, Werner. Ist das eine dunkle Nacht? Dazu noch dieser verdammte Nebel. Ich weiß nicht, Lucienne, ob es richtig war, dass wir noch 2 Tage gewartet haben. Dass du es noch immer nicht begreifen kannst. Du musstest dir vor deiner Heimreise in Nord noch ein Alibi beschaffen. Hast du es auch getan? Ja. Ich war in meinem Stammrestaurant. Dem Kellner erzählt, dass Mireille und ich bald in Urlaub fahren. Sehr gut. Hast du sonst noch jemanden getroffen? Heute Nachmittag im Bistro. Einige Kollegen, die auch auf Geschäftsreise waren. Konnte nicht besser klappen. Schau mal nach hinten, ob sie auch richtig mit der Zeltplane verdeckt ist. Hab keine Angst. Man erkennt nichts von ihr. Sieht aus wie eine Kollektion von deinen Fischerausrüstungen. Geschäftsreise. Außerdem, wer wird schon zu dieser Zeit den Wagen kontrollieren wollen? Weit und breit keine Menschenseele. Nur, dass wir sie noch unbemerkt ins Bootshaus bei mir in Anguien bringen. Es muss ganz nach Unfall aussehen. Zum Glück wissen auch unsere Nachbarn, dass Mireilles Kreislauf in letzter Zeit durcheinander war. Also, im Bootshaus ein plötzliches Unwohlsein. Sie fällt ins Wasser. Ich bin auf Geschäftsreise. Niemand bemerkt es. Bist du ganz sicher, dass sie niemandem etwas von ihrer plötzlichen Abreise nach Nord erzählt hat? Sie hat es mir bestätigt. Außerdem, ich kenne sie. Vor ihrem Bruder hätte sie sich viel zu sehr geschämt. Und dann musste sie schnellstens den Zug erreichen. Hast du ihr die Fahrkarte abgenommen? Natürlich. Und meinen Brief auch? Alles. Ich bin doch kein Idiot. Nein, das bist du nicht. Im Gegenteil. Du bist mein kluger Mann. Mein ganz großer Mann. Und trotzdem, als deine Frau schlafend in der Wanne lag, hast du alles mir überlassen. Du bist aus dem Badezimmer rausgegangen. Ich musste sie ins Wasser tauchen und die schweren Holzscheite auf ihren Körper legen, damit sie unter Wasser bleibt. Hör endlich auf damit, Lieschen. Das ist doch ekelhaft. So? Monsieur Fernand Ravinel ist wohl empfindlich geworden. Aber es ist zu spät, die Mimose zu markieren, mein Liebe. Wir sitzen beide drin. Und wenn was passiert, müssen wir die Suppe zusammen auslöffeln, merkt ihr das? Die paar Stunden musst du noch durchhalten. Dann wird alles viel leichter. Ich muss mit dem ersten Zug nach Nord zurückfahren. Es ist Samstag, nicht nur du brauchst ein Alibi. Und ruf mich nicht vor Dienstag nächster Woche an. Ja, ja. Das ist wichtig, verstehst du? Ja, schon gut. Glaubst du, dass wir jetzt unbemerkt in Angers ankommen werden? Überlass das mir. Ich stelle den Wagen am Ende des Gartens beim Flussufer ab. Da sieht uns keiner. Gut. Also dann. Kopf hoch, Fernand. Greif fester zu, Lucien. Du hilfst überhaupt nicht. Ich tue, was ich kann. Für mich allein ist sie zu schwer und wir dürfen doch keine Geräusche machen. So. Jetzt die Taschenlampe hier. Ja. Komm, wir müssen sie auswickeln. Hast du ihren Regenmantel und ihr Kopftuch? Ja. Dein Mantel kommt nachher in die Garderobe und das Kopftuch in ihren Schrank. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt beeil dich, Fernand. Es fängt schon an zu dämmern. Ich muss unbedingt den ersten Zug erreichen. Sag mal, was machst du nachher? Ich fahre nach Paris. Ins Café Dupont beim Bahnhof Montparnasse. Warum denn das? Ja, den Abstecher mache ich immer, wenn ich von einer Reise zurückkomme, um Mireille nicht zu früh aus dem Schlaf zu holen. Ich trinke dort immer Kaffee. Sehr gut. Noch ein Anliegen hier. Komm, komm jetzt ins Wasser mit mir. Du gehst. Was ist denn? Wird dir schon wieder schlecht? Vielleicht bin ich nur überanstrengt. Jetzt hältst du durch und wenn du einen Kollaps kriegst. Das wäre erledigt. Hörst du mich, Fernand? Ja. Wir sind frei. Ihr Kaffee, Monsieur. Wie waren die Geschäfte? Ach, nicht besonders, Maurice. Viel Fahrerei, viel Ärger. Und jetzt geht's nach Hause? Ja, ja, ja. Ja, da können Sie sich ja ausruhen. Zu Hause ist es am schönsten, ne? Was darfst du denn sagen, bitte? Tag, Monsieur Raffinet. Gute Fahrt gehabt? So, so. Wie ein Nebel. Nichts Neues in Angers? Nichts. Übrigens, ich wollte Ihnen mal unser Bootshaus zeigen. Was ist denn los damit? Und das Dach ist irgendwie so merkwürdig eingeknickt. Vielleicht ist es morsch. Könnten Sie es mal schnell ansehen? Ja. Eigentlich müsste ich an die Werkstatt. Ach was, auf die paar Minuten kommt es doch nicht an. Außerdem kann ich Ihnen einen fabelhaften Weißwein anbieten. Oh, na also schön, dann gehen wir. Lassen Sie den Wagen draußen? Meine Frau kommt gleich und fährt ihn rein. Mireille! Vielleicht ist sie schon in die Stadt gegangen. Na nun, da liegt die ganze Post. Eine Postkarte, die ich aus Nantes geschrieben habe. Meine Frau ist also gar nicht da, Sie haben recht. Vielleicht ist sie zu ihrem Bruder nach Paris gefahren. Ja, warum nicht? Ja, schauen Sie sich inzwischen das Bootshaus an, Papa Guter. Ich komme sofort mit dem Wein. Schon gut, Monsieur Raminel. Kommen Sie doch mal her. Ja? Haben Sie was gefunden? Und ob. Kommen Sie nur rein. Hier. Hier, dieser Pfahl hier, der ist völlig morsch. Ja, tatsächlich. Haben Sie auch im Wasser nachgeschaut? Ja, natürlich. Da ist nichts. Da ist alles in Ordnung. Aber hier und die Planke da in der Ecke. Was ist denn mit Ihnen, Monsieur? Sie sind ja so blass. Ist Ihnen nicht gut? Nein, nein. Nein, es ist nur die Übermüdung. Wissen Sie, wegen der Fahrt. Hier unten im Wasser, das Pfahlfundament, das hält noch jahrelang. Aber hier das Dach, Monsieur. Das, na, deswegen brauchen Sie doch nicht gleich so ein Gesicht zu machen. Das bringen wir ja schon in Ordnung. Tja, eigentlich müsste das alles abgerissen werden, aber das wäre ja viel zu kostspielig. Ja, also, was muss gemacht werden? Ja, ganz einfach eine Kunststoffplatte draufziehen, verstehen Sie? Das kostet nur die Hälfte, wenn nicht ein Drittel, und das hält genauso gut, sogar noch besser. Aber eins kann ich Ihnen sagen, Monsieur. Es war allerhöchste Zeit. Sonst wäre plötzlich eines Tages die ganze Chose Ihrer Frau auf den Kopf gestürzt. Stellen Sie sich das mal vor. Hören Sie auf. Ach, entschuldigen Sie, Monsieur. Ich werde am Montag jemanden herschicken und Ihre Frau ist doch dann zu Hause. Ich glaube schon, ja. Das heißt, wenn sie bei ihrem Bruder ist. Ich meine, wenn sie nicht bei ihrem Bruder ist, aber... Aber das macht ja nichts. Ich sage Ihnen noch Bescheid, Papa Gutre. Geht's Ihnen nicht gut, Monsieur Ravinet? Sie ist weg. Abgeholt worden. Aber nein, von alleine. Ganz einfach weg. Du spinnst. Nein, du musst sofort kommen, Lieschen. Ich halte es allein nicht länger aus. Aber das ist unmöglich. Ich habe hier einen Fall, eine sehr komplizierte Entbindung. Ich kann nicht kommen. Gibt es gar keinen Anhaltspunkt? Nein, überhaupt nichts. Sag mal, Fernand, bist du vielleicht krank? Hast du Fieber? Oder... Bist du betrunken? Nein, Lucien, bitte komm. Erfindest du das etwa alles, nur um mich bei dir zu haben? Ach, das ist doch Blödsinn. Wie es auch sei, ich kann jetzt hier unmöglich weg. Und ich muss einhängen, ich werde erwartet. Wann könntest du frühestens kommen? Nicht vor Montagmittag um 12.40 Uhr. Aber du reißt dich zusammen, Fernand. Und sieh im Bootshaus noch mal gründlich nach. Ach, Mensch, das habe ich doch schon tausendmal getan. Also, das begreife ich einfach nicht. Ach, es ist zum Verrücktwerden, sage ich dir. Ich muss Schluss machen. Nimm 3 Tabletten von dem Beruhigungsmittel ein, das ich dir vorige Woche aufgeschrieben habe. Versuch zu schlafen. Bis nachher. Bis nachher. Der Regenmantel ist noch immer in der Garderobe und das Kopftuch von Mireille ist im Schrank. Weder träume ich, bin ich verrückt. Ruhig Blut. Wie gut, dass ich mir die Pistole gekauft habe. Ich werde sie ständig bei mir tragen, Tag und Nacht. Auch wenn ich nur in die Küche gehe. Bloß, ob man ein Gespenst mit der Pistole umbringen kann. Ah, diese Probleme, verdammt. Und dabei hat sich weder in mir noch um mich herum irgendetwas geändert als beim Alten. Dass die Leiche verschwunden ist. Sie ist nicht im Bootshaus, nicht im Keller, weder im Fluss noch auf dem Dachboden, noch im Schlafzimmer, noch in der Garage, noch in der Küche. Zum Teufel. Was soll ich tun? Ich kann doch nicht bei den Nachbarn anklopfen. Na, entschuldigen Sie die Störung. Ich habe meine Frau umgebracht und 2 Nächte lang schlafe ich so schlecht. Die Leiche ist nämlich weg. Ja, ja, spurlos verschwunden. Haben Sie nicht zufällig irgendwo eine Leiche gesehen? Nein. Jetzt habe ich's. Richtig. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Die Leiche ist gestohlen worden. Guten Tag, Monsieur Ravinel. Haben Sie sich neulich schon meine Ziege Clementine angesehen? Oh, ja. Sie ist sehr gewachsen, finde ich. Ist sie auch brav? Oh ja, sehr brav sogar. Und sie ist scheu. Und hat ein gutes Herz. Schön. Pass nur gut auf sie auf, Alette, damit sie dir nicht wegläuft und bei uns ins Küchenfenster springt. Dann braten wir sie nämlich sofort. Oh. Hör mal, da wir schon bei deiner Ziege sind, hast du sie auch am Samstag früh hier weiden lassen? Ja, wie immer. Ja. Hast du da niemand hier vorbeikommen sehen? Nein, niemanden. Wieso? Naja, es ist nämlich... Du weißt doch, Alette, dass das Bootshaus da drüben uns gehört. Ja, Monsieur Ravinel. Also neben dem Bootshaus hat meine Frau Handtücher zum Trocknen aufgehängt. Und jetzt fehlt uns eins. Vielleicht hat es der Wind verweht. Ja, kann sein. Also jetzt denk mal scharf nach, Alette. Hast du am Samstag vor dem Bootshaus etwas im Fluss schwimmen sehen? Nein, überhaupt nichts. Hm. Um wie viel Uhr gehst du denn immer auf die Wiese? Ja, ich weiß nicht genau, sehr früh. Ist es manchmal noch dunkel, wenn du aufstehst? Manchmal, Monsieur, aber nicht immer. Gehst du dann gleich mit deiner Ziege fort? Ja. Kommt es öfters vor, dass du dort um das Bootshaus spazieren gehst? Nein, nur wenn es schon hell ist. Warum nur dann? Ja, weil ich Angst habe. Darum. Du hast also am Samstagmorgen niemanden auf der Wiese gesehen? Nein, niemanden. Und auch um das Bootshaus herum nicht? Nein, auch da nicht. Sag mal, im Fluss ist auch nichts geschwommen. Kein Handtuch. Nichts. Nein, Monsieur Ravinel. Schön, du bist ein braves Kind, Alette. Hier, da hast du Geld. Kauf dir dafür Schokolade oder was du willst. Oh, danke. Ist dein Vater noch nicht zu Hause? Nein, er trägt noch Briefe aus. Ach, da drüben kommt er ja. Guten Tag, Monsieur Ravinel. Guten Tag. Schön, dass Sie ab und zu mit meiner Tochter sprechen. Davon wird sie klüger. Na, Sie können sich doch nicht beklagen, Monsieur Plevin. Arlette ist ein sehr gescheites und intelligentes Kind. Ein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie in der Gesellschaft einer Ziege aufwächst. Auf Wiedersehen, Monsieur Ravinel. Wiedersehen. Ist Ihre Frau verreist? Ja, und ich war... Haben Sie meinen Zettel gar nicht gefunden? Was für ein Zettel? Ich habe doch einen Einschreibebrief für Sie, Monsieur Ravinel. Da ich Sie heute früh zu Hause nicht antraf, warf ich einen Zettel für Sie ein, dass ich den Brief bis mittags bei mir behalten würde, weil wir uns dann vielleicht sehen. So, da ist der Brief. Danke. Aus Paris. Auf dem Bahnhof aufgegeben. Wer kann denn das sein? Liebster, ich musste für einige Tage ver... Ist es was Schlimmes, Monsieur Ravinel? Nein. Nun, mir ist etwas ins Auge geflogen. Würden Sie mir bitte den Brief vorlesen? Gerne. Liebster, ich musste für einige Tage verreisen. Beunruhige dich nicht, es ist nichts Ernsthaftes. Ich erkläre es dir später. Im Eisschrank findest du etwas zu essen. Bis bald, in aller Liebe, deine Mireille. Ja, das ist alles. Wann wurde der Brief aufgegeben? Gestern. Sonntagmittag. Um 13 Uhr. Was war, nachdem er den Brief vorgelesen hatte? Dann bekam ich einen Lachkrampf. Aber das Schlimmste kam danach. Ich hatte das sichere Gefühl, ich bin verrückt geworden. Oder war es nur ein Nervenstrang, der nicht mehr funktionierte? Ich suchte plötzlich nach einem Wort. Nach was für einem Wort? Das weiß ich nicht. Nach irgendeinem Wort. Ich suchte das Wort, das Wort. Das Wort, mit dem ich die dünne Wand meines Verbrechens durchstoßen könnte, um in eine ganz andere, freiere Welt zu gelangen. Vielleicht ist der Unterschied und der Abstand zwischen der Welt der Toten und der der Lebenden gar nicht so groß, wie wir glauben, Lucien. Alles, was du sagst, ist fürchterlich. Willst du dich damit zum Wahnsinn treiben? Warum? Der Mensch muss auf diese Gedanken kommen. Wie hasse ich diese schäbigen kleinen Bahnhofshotels. Wann können wir uns endlich wieder in Nantes oder in Angers treffen? Wir müssen diese erste Zeit durchhalten und auf der Hut sein. Wir dürfen nirgends zusammen hingehen, wo wir von Bekannten gesehen werden könnten. Grässlich. Immer Unterschlupf suchen an fremden Orten wie gehetztes Wild. Wenn wir in diesen miesen fremden Hotels sind, habe ich immer das Gefühl, das Haus ist unten längst von einer Schar Polizisten umstellt. Und ich? Meinst du, für mich ist es ein Vergnügen? Bei meiner Position in der Klinik? Und seit einiger Zeit sehe ich jeden Mittag in dem Restaurant, in dem ich esse, einen Mann. Er trägt einen scheußlichen schwarzen Regenmantel. Er verfolgt mich. Verstehst du? Wie erklärst du dir den Brief von Mireille? So, dass er nicht von ihr ist. Ihre Schrift ist leicht nachzuahmen. Wer kann ihn geschrieben haben? Das weiß ich auch nicht. Und was soll ich jetzt tun? Für dich wär's das Beste, wenn du nicht ständig zu Hause hocktest in der Einsamkeit. Du hast ja Urlaub. Geh unter Menschen und versuch, auf andere Gedanken zu kommen. Ja. Deinen Verwandten wird's auffallen, wenn du dich nicht zeigst. Besuch zum Beispiel deinen Schwager Louis. Einer an. Fernand, dass du dich blicken lässt. Grüß dich, Louis. Ja, komm nur rein. Danke. Jacqueline ist in der Stadt, aber sie wird bald kommen. Ja, ich hatte in der Nähe zu tun, da dachte ich mir... Bitte setz dich da. Oh, wo du willst. Da? Danke. Wie geht es euch? Na ja, soweit alles in Ordnung. Und wie geht's dir, Louis? Vielleicht etwas besser, aber nur wenig... Ich hab dir noch gar nicht meine neueste Röntgenaufnahme gezeigt. Ja. Wirst gleich sehen, wie interessant das ist. Aha. Musst du irgendwelche... Und der Arzt hat gesagt, es ist alles eine Frage der Selbstdisziplin und der Pflege. Von Jacqueline kann ich nur das Allerbeste berichten. Sie ist aufopferungsvoll. Ja. Mein Arzt ist fabelhaft. Der Mann macht Röntgenaufnahmen wie ein Starfotograf. Na ja, wenn... Er liest darin wie in einer Zeitung. Hier, siehst du, die linke Lunge, das ist die schlimmere. Weißt du, was dieser weiße Fleck bedeutet? Nein. Nein, nein, natürlich, das weißt du nicht. Wie könntest du auch? Das ist das Herz. Und hier in der Ecke siehst du einen winzigen Strich. Na, komm doch näher, sonst erkennst du ja nichts. Ja, danke. Das ist also die Vernarbung. Und die macht tolle Fortschritte, sagt der Arzt. Wo habe ich denn die Analyse des Speichels hingetan? Immerhin sagen in der Klinik alle, ich sei ein sehr interessanter Fall. Und in diesem Stadium der Heilung völlig ungefährlich. Ich meine für die Umgebung. Da frag bloß nicht, was mich das ganze Theater kostet, aber Gott sei Dank wird demnächst meine Pension erhöht. Sonst wäre ich ja... Ah, Jacqueline, wie geht's dir? Danke. Nett, dass du auch mal vorbeikommst. Jacqueline, wo sind meine Tropfen? Ich hätte sie schon vor 10 Minuten einnehmen müssen, aber schon du gut, räumst schon immer gut. Alles... Ich leg dich immer gleich auf. So, da sind sie. Danke. Nun, Fenner, was macht das Geschäft? Ach, danke. Ich kann mich nicht beklagen, aber ich bin sehr stark überlastet und abgekämpft. Eins, zwei, wie du siehst. Drei, vier. Wie geht's, Mireille? Danke, es geht. Sie war vor einer Stunde hier. Du warst gerade weg, Jacqueline. Was sagst du, Louis? Mireille war da? 8, 9, 10, ja. Wann genau? 11, 12, 13, 14, 15. So. Was? Ja, ich sagte doch schon vor einer Stunde. Ich habe es nicht erwähnt, weil wir so ins Gespräch vertieft waren. Was? Du hast sie gesehen? Natürlich. Was ist denn so merkwürdig daran? Warum siehst du mich so an? Kannst du mir schwören, dass du sie... Ich verstehe nicht, was du meinst. Gleich nachdem Jacqueline zum Einkaufen gegangen war, kam sie. Komisch. Sie sagte mir kein Wort davon. Wenn du auch unterwegs warst, wie hätte sie was sagen können? Ja, und wie war sie zu dir, Louis? Ich meine, so wie immer? Die Frage verstehe ich nicht. Sag mal, Fernand, wann bist du eigentlich von deiner Geschäftsreise in Enghien angekommen? Wie? Achso, Samstag früh, wie immer. Und Mireille war nicht zu Hause, stimmt's? Ja. Glaubst du, Jacqueline, dass... Ja. Natürlich. Hör doch endlich auf mit der Geheimniskrämerei, verdammt nochmal. Brüll uns doch nicht so an. Hört sofort mit diesem Theater auf und sagt mir klipp und klar, was los ist, bitte. Tja, Fernand, weißt du, ich hätte es dir eigentlich gleich damals sagen sollen, als du Mireille geheiratet hast. Ich habe immer geglaubt, dass es mit den Jahren und auch durch das Eheleben besser werden würde. Mireille war von Kindheit an so eine Ausreißerin. Als junges Mädchen verschwand sie manchmal von zu Hause und ging tagelang, solange sie Kraft hatte. Vater musste jedes Mal die Polizei verständigen. Er meint, dass Mireille vielleicht auch jetzt so eine Fernsucht oder wie du es nennen willst hat. Deshalb war sie auch am Samstag nicht zu Hause. Aber nach ein paar Tagen wird sie sicher wieder zurückkommen zu dir. Was soll der Quatsch? Sie kann unmöglich hier gewesen sein. Ich hab sie doch. Siehst du, Jacqueline? Was habe ich dir gesagt? Er wird es uns nicht glauben. Du darfst mich um Himmels Willen nicht missverstehen, Fernand. Ich habe gar nichts gegen Mireille. Aber an Louis' Stelle hätte ich dich schon damals eingeweiht. Sei froh, dass ihr keine Kinder habt. Schweigt, ich flehe euch an, schweigt, sonst werde ich wahnsinnig. Ich wusste sofort Bescheid, als ich dich vorhin ansah. Louis merkt immer nichts, aber ich habe eine feine Spürnase. Wie war sie gekleidet? Ja, warte mal, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Mireille stand nämlich gegen das Licht. Sie hatte so ein hellbraunes oder graues Kostüm an. Klar, sie war auf die Reise vorbereitet. Nein, nein, Jacqueline, sie war gar nicht besonders aufgeregt oder verdreht wie früher vor einem Anfall. Hör auf, Louis! Ach, Kinder, machen wir uns doch nicht verrückt. Am Ende ist überhaupt nichts passiert. Jetzt trinken wir einen Schluck und damit basta. Fernand, du musst den Kopf nicht hängen lassen. Jede Ehe hat ihre Krise. Hier, ein Tropfen Portwein. Du darfst auch, Louis, aber übertreibe nicht. Wer weiß, Fernand, wenn du nach Hause kommst, wartet Mireille vielleicht schon auf dich. Darauf wollen wir trinken. Widerlich. Diese laute Musik. Du hast mir erzählt, dass du Bahnhofshotels nicht mehr ertragen kannst. Dann musst du dich eben mit Vorstadtcafés bescheiden. Eine andere Wahl gibt es nicht. Ja. Ist bei dir in der Zwischenzeit etwas vorgefallen? Ja. Ein bisschen? Hast du irgendwas erfahren? Aber nicht in dem Sinn, wie du meinst. Mir wurde in der Klinik ausgerichtet, dass der Mann im schwarzen Regenmantel mich zweimal aufgesucht hat, als ich frei hatte. Und? Hat er sich nochmal gemeldet oder angerufen? Nein. Ich kann dir sagen, er macht das spannend. Weder hat er seinen Namen hinterlassen, noch den Grund angegeben, weshalb er mich aufsuchte. Nichts. Mireille hat heute Morgen ihren Bruder besucht. Was sagst du da? Das ist doch... Dafür gibt's doch überhaupt keine... Doch. Doch, es gibt eine Erklärung. Ich glaube fest daran, dass... Sag schon. Dass Mireille ein Gespenst ist. In Indien ist es nicht ungewöhnlich. Sie erscheint wann und wo sie will. Sie nimmt einfach feste Formen an. Jetzt hör gut zu, Fernand. Und schau mir in die Augen. Spielst du mir eine Komödie vor? Wieso? Versuch nicht, mich hinters Licht zu führen. Deine Frau ist tot. Ich als Ärztin weiß es. Und du? Du willst mir weismachen, die Leiche wäre zuerst verschwunden, dann plötzlich auferstanden und hätte ihrem Bruder einen Besuch abgestattet. Und ich, blöde Gans, nur weil ich dich liebe, falle fast drauf rein. Mädchen, sprich nicht so laut, Lüschen. Jetzt sag mir ohne Umschweife, was willst du mit dieser Geschichte erreichen? Los, los, raus mit der Sprache. Welches Interesse sollte ich daran haben, dir eine Lüge aufzubinden? Und die 200.000 Frauen? Was hat das damit zu tun? Das ist doch sonnenklar. Ohne Leiche zahlt die Lebensversicherung nicht. Ergo, du willst mir einreden, dass du keinen Pfennig bekommen hast. Lucien. Alles hat seine Grenzen, Fernand. Du lässt mich also fallen. Spiel kein Theater. Ich mag das nicht. Dieser Leichnam muss doch irgendwo sein. Du scheinst dir nicht im Klaren darüber zu sein, dass das Verschwinden von Mireille uns beiden gefährlich werden kann. Wenn jemand vermisst wird, muss sofort die Polizei verständigt werden. Darum dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Ja, ja. Ja, ich suche weiter. Aber nicht so wie bisher, ja? Du musst sie um jeden Preis auftreiben. Das ist gut, du. Das ist sehr gut. Ja, nicht? Ja. Entschuldigung. Ist hier das Verwaltungsbüro vom städtischen Leichenschauhaus? Jawohl. Ja, ich wollte... Ah, bitte wenden Sie sich doch an den Herrn da. Ich bin hier ganz privat, nur ein Freund. Ach so, ja. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich wohne außerhalb in Angja. Ah? Ich bin Handlungsreisender. Ich kam nach Hause zurück und... Sie waren nirgends. Meine Frau. Ich bin sehr besorgt. Ja, haben Sie denn schon die Polizei verständigt? Nein, warum? Ja, das hätten Sie sofort tun müssen. Seit wann sind Sie denn wieder zu Hause? Seit 2 Tagen. Ja. Ist Ihre Frau groß, klein? Nein, nein, so ungefähr 1,60 ungefähr. Ja. Alter? 30. Hm. Haarfarbe? Blond. So. Ja, wie war sie gekleidet? Sie hatte ein graues Kostüm an. So, so. Na, schauen wir mal eben. Ja, da ist eine. Die wurde bei der Seefabrik aus der Seine gezogen, ja. Ja, dann kommen Sie bitte mal mit, ja. André, du hast noch ein bisschen Zeit? Oh, natürlich. Ich warte auf dich. Mhm. Und dieser Gleichscheibe wird die Betreffende Ihnen jetzt vorgeführt. Anschließend noch 2 andere. Dann treten Sie ruhig näher. Danke. Sie brauchen nicht Ihr Gesicht zu verziehen. Ist sie es? Nein. Und nur 2? Kommt jetzt schon, ja. Na, sehen Sie genau hin. Ist sie das? Nein. Na, jetzt noch die 3. So. Na ja. Dann gehen Sie weiter vor. Gehen Sie weiter. So. Und? Nein. Das ist sie auch nicht. Aha. Gut. Wir gehen ins Büro zurück, wo ich Ihre Personalien aufnehmen werde. Finden wir etwas, dann werden Sie verständigt. Also kommen Sie, Monsieur. Entschuldigen Sie bitte, ist hier noch ein Platz frei? Ja. Danke. Zu zweit fährt sich doch angenehmer, nicht wahr? Sie fahren nach Angier? Ja. Wieso? Wir haben uns doch schon im Büro des Leichenschauhauses gesehen. Ach ja, ja. Tatsächlich. Bitte verzeihen Sie, dass ich Ihnen nachgegangen bin, aber... Ihr Regenmantel gefällt mir. Wie bitte? Ach, der. Naja, eigentlich hasse ich schwarze Regenmäntel. Ich habe ihn nur gekauft, weil er so billig war. Im Kaufhaus. Aber man sieht sie ja zu Tausenden auf der Straße. Sagen Sie mal, wollten Sie eigentlich etwas Bestimmtes von mir? Ich habe zufällig Ihr Gespräch im Büro mit angehört. Ich möchte Ihnen gern helfen. Helfen? Mein Name ist Merlin. André Merlin, Kriminalinspektor AD. Außer Diensten? Ja. Und eben deshalb, ich meine, ich habe Zeit und 30 Jahre Erfahrung. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Aber ich wüsste Sie brauchen, nicht. Sie brauchen mich nicht zu honorieren, wenn Sie mit meiner Arbeit nicht zufrieden sind. Es kommt mir nicht so sehr aufs Geld an. Ich habe hunderte ganz ähnlicher Fälle erlebt. Man darf nicht gleich den Kopf verlieren und Alarm schlagen. Wie wollen Sie denn das? Ja, ich könnte vielleicht wichtige Nachforschungen anstellen, die Ihnen von Nutzen wären. Selbstverständlich ist daran nichts illegal. Gabeln Sie sich Ihre Kunden eigentlich immer im Leichenschauhaus auf, so als kleinen Nebenverdienst? Aber wo denken Sie hin? Das war heute doch nur ein Zufall. Ja, wären Sie also unter Umständen damit einverstanden, Monsieur, dass man in Ihrer Sache ein bisschen nach dem Rechten schaut? Natürlich, ja. Ich habe nichts zu verbergen. Eben drum. Fangen wir doch gleich mal an. Und zwar mit dem Tag, an dem Sie nach Hause kamen. Ach ja. Ja. Also, ich komme immer wieder an Samstagen von meinen Geschäftsreisen zurück. Und, ja, und vorige Woche habe ich Mireille, meine Frau, nicht vorgefunden. Aha. Wissen Sie zufällig, ob sie eine Waffe bei sich haben konnte, als sie fortging? Nein, das glaube ich nicht. Ja, wir besitzen zwar eine Pistole, aber die ist immer noch zu Hause. Da Sie schon zu Hause sagen, eigentlich würde ich mich gerne etwas bei Ihnen umsehen. Natürlich nur, wenn Sie Ihre Einwilligung geben. Es kann von Nutzen sein, wissen Sie? Das schon, aber ich weiß gar nicht, wie... Sie sagten doch vorhin, Sie hätten nichts vor mir zu verbergen. Natürlich. Selbstverständlich. Kommen Sie ruhig mit. Gestatten Sie, dass ich vorausgehe. So. Post ist nicht da. Nichts, gar nichts. Sollte mich auch wundern. So ein eigenes kleines Haus. War schon immer mein Traum. Darf ich ein bisschen rumgehen? Selbstverständlich. Hier rechts geht es in die Küche. Hm? Im ersten Stock ist das Schlafzimmer. Hier links habe ich auch noch ein kleines Büro. Gehen Sie nacheinander in alle Räume, Inspektor. Ganz wie Sie wünschen. Was denn das? Das ist der Garderobenschrank. Es fehlt nichts. Mhm. Außer einem Mantel, den meine Frau in die Reinigung gegeben hat. Aber das graue Kostüm? Sie sagten auf der... Ach so, ja, ganz richtig. Ja, das fehlt auch. Mhm. Das Schlafzimmer ist im ersten Stock, sagten Sie. Ja. Ich schaue mich dort erst mal etwas um. Ich komme gleich nach. Ich schenke uns nur einen kleinen Cognac ein. Dankeschön, ja. Wenn Sie möchten. Gerne. Inspektor! Was ist denn los? Dort. Im Garten. Meine Frau. Mireille. Moment mal, ich schau mal gleich nach. Hallo? Hey! Hallo! Ist da jemand? Hallo? Kein Mensch da. Geben Sie ruhig zu, Sie haben Visionen. Irgendeinen Baum hielten Sie für Ihre Frau. Nein, nein. Mir in meinem Alter so einen Schreck einzujagen. Aber sie hat sich doch bewegt. Aber bedenken Sie, angenommen, sie wäre draußen gewesen, dann hätte ich sie doch unbedingt sehen müssen. Von der Treppe bis zur Haustür habe ich keine 15 Sekunden gebraucht. Schauen Sie, Rabinett, das ist... Gibt für diese Dinge mehr als eine Erklärung. Sie sind nervös und überreizt. Und so kamst du Ihrer Vision. Ich bin auch nicht neurotisch. Das habe ich nicht gesagt. Aber so ganz einfach dürfte es Ihre Frau mit Ihnen auch nicht haben. Wissen Sie, in jeder Ehe tragen die Schuld immer beide Partner. Sie wollen das nur nicht einsehen. Kommen wir zum Ende. Was bin ich Ihnen schuldig? Nichts. Wir sind erst am Anfang. Wie ich Ihnen sagte, honorieren Sie mich nur, wenn Sie mit meiner Arbeit zufrieden sind. So, jetzt gehe ich. Hier ist meine Karte. Danke. Vielleicht brauchen Sie mich noch. Ich stehe Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung. Danke, danke. Ich begleite Sie hinaus. Danke. Ja, ja, langsam wird's warm. Dann kommt meine Zeit. Ich angeln nehme ich sehr gerne. Meine große Leidenschaft. Ist doch ein schöner Sport. Könnte ich selbst nötig brauchen. Es beruhigt die Nerven. Also, auf Wiedersehen, Monsieur Ravinel. Und wenn was ist, dann... Auf Wiedersehen. Dieser Dummkopf. Was ist denn das? Ein Brief? Vorhin lag nichts auf dem Flur. Das ist... die Adresse eines Hotels. Liebster, ich habe Gewissensbisse, weil ich dir noch nichts erklären konnte. Aber beruhige dich. Ich kehre bestimmt heute Abend oder in der Nacht zurück. Warte auf mich. 1000 Küsse, Mireille. Hier, Mireille Ravinel. Sie wohnt bei uns. Ist sie da? Nein. Da hängt der Schlüssel. Sie ist ausgegangen. Schon vor längerer Zeit. Ich kann nicht das Kommen und Gehen aller Gäste im Kopf haben. Ich bin kein Lexikon oder Kursbuch. Außerdem interessiert es mich auch gar nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ja, aber kennen Sie Madame Ravinelle? Ich meine, können Sie sich erinnern, wie sie aussieht? Nicht so eine Blondine? Um die 30 herum? Ja. In einem grauen Reisekostüm? Ja, das ist sie. Haben Sie schon öfter mit ihr gesprochen? Nein. Mein Mann hat sie empfangen. Beim Kommen oder Gehen grüßt sie mich nur. Ja, ihr Mann hat also mit ihr gesprochen? Ja. Mehrmals? Ja. Dame ist eine Bekannte von mir und ich suche sie schon seit längerer Zeit. Hatte sie Gepäck bei sich? Ich sagte Ihnen doch schon, ich habe sie nicht ankommen sehen. Wenn Sie etwas von ihr wollen, Monsieur, dann rufen Sie an oder warten auf die Dame. Aber es ist besser, Sie rufen vorher an. Auf Wiedersehen, Monsieur. Na also, es ist alles in Ordnung. Die Lampe brennt. Ich sitze zu Hause bei Tisch. Mireille macht schon das Abendessen. Liebling, was gibt es heute? Hase mit Karotten. Oh, du bist ja einfach toll, Mireille. Wie du immer meine Wünsche errätst. Eigentlich habe ich immer nur Mireille geliebt, siehst du. Sag mal, Liebling, hast du Louis noch in Paris getroffen? Ich frage, ob du deinen Bruder noch getroffen hast. Ich finde es sehr unfreundlich, dass du nicht antwortest. Es ist ungezogen. Du weißt genau, dass man diese Spannung und die Stille nicht bis ins Unendliche ertragen kann. Mireille! Diese Stille. Sie sprengt mir den Schädel. Aber zum Glück gibt es ein Mittel dagegen. Diese Pistole. Man muss sie nur entsichern. Und schon bin ich Herr über mein Leben. Es hängt nur noch von meinem eigenen Entschluss ab. Wie schön ist es, alles von sich zu werfen. Mireille? Ja, Lucien? Dein Kaffee ist fertig. Komme. Seit 10 Tagen. Die erste Nacht, in der ich wieder gut geschlafen habe. Dieses Hin und Her, Lucien. Es ist keine leichte Aufgabe, eine Tote zu spielen. Hauptsache, du hast es hinter dir. Es ist hier schön auf dem Balkon. Weißt du, das Schlimmste war, als du mich in die Badewanne legen musstest. Und Fernand glaubte, ich sei vom Schlafmittel bewusstlos. Aber noch schlimmer war, als ich vom Bootshaus in den Fluss gleiten musste, wie die Nase sich mit Wasser füllte. Diese Furcht, dieser Krampfzustand. Du hättest nicht so lange warten sollen im Bootshaus, im kalten Wasser. Ich wusste nicht, ob Fernand nicht zurückkommen würde. Überhaupt, diese Angst, er könnte merken, dass ich lebte. Dieser Feigling. Er war doch halb tot vor Angst. Er wurde immer dann schwach, Mireille, wenn es für uns hätte kritisch werden können. Bei der Badewannenprozedur und dann im Bootshaus. Du, noch was Wichtiges. Hast du nach seinem Selbstmord im Haus alles in Ordnung gebracht? Natürlich, im Wohnzimmer, in der Küche, überall. Meine Briefe habe ich auch verschwinden lassen. Sonst wären wir auch beide geliefert. Mhm. Das wäre doch ein Jammer. Mhm. Jetzt, wo wir uns das Häuschen in Cap d'Antibes leisten können. Mhm. Toll, dass die Versicherung auch bei Selbstmord zahlt. Fantastisch. Die 2-Jahres-Frist ist abgelaufen. Und ich kassiere das Geld, das eigentlich mein guter Fernand nach meinem Tod kassieren wollte. Wenn ich so bedenke, Lucien, hatte ich eigentlich ein irrsinniges Vertrauen zu dir. Mein Leben lag vollkommen in deinen Händen. Bis zum Schluss hättest du dich so oder so entscheiden können. Aha. Woher weißt du, ob ich nicht gezaudert habe? Wer kann das sein? Ich mach auf. Guten Tag. Frau Dr. Lucien Morgan? Ja? Ich bin Inspektor Meller. Warum starren Sie auf meinen Regenmantel, Madame? Ich kann ihn ausziehen, wenn er Sie stört. Ohne dies scheint die Sonne. Madame Morgan, dieser Herr hier ist Monsieur Bonnet, Ermittlungsbeauftragter der Lebensversicherungsgesellschaft Securitas. Ja. Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten, Madame. Sie hörten Das Gespenst von Pierre Boileau und Thomas Narcejac. Es sprachen Fernand Ravinel, Christian Rode, Lucien Mogar, Eleonore Schroth, Mireille Ravinel, Sigrid Zimmermann, Louis, Horst Mehring, Jacqueline, Gudrun Daube und als Kriminalinspektor André Merlin, Herbert A.E. Böhme, sowie Jutta Wirschatz, Herbert Sebald und viele andere. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 27. August 1970 im neuen Funksaal von Radio Bremen. Wie versprochen werde ich Ihnen die Darstellerinnen und Darsteller genauer vorstellen, aber vorher müssen wir uns das hier anhören. Achtung! Attention! Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Les Diaboliques, die Teuflischen, ein französischer Kinofilm von 1955, ein schwarz-weißer Psychothriller, der ein Riesenerfolg wurde. Diabolique. Qui est là? Ja, hier hören wir eine Badewanne gluckern und da denken wir sofort an unser Gespensthörspiel von gerade eben. Und in der Tat, als Vorlage für Hörspiel und Film diente der Roman Celle qui n'était plus von 1952, auf Deutsch als Tote sollen schweigen, von Pierre Boileau und Thomas Narcejac. Auch im Film hat die Badewanne einen prominenten Auftritt, aber ganz anders. Die Kinoversion hält sich nur lose an die Buchvorlage. Sie spielt in einem Internat auf dem Land. Und hier ist es der gewalttätige Schulleiter, der mit einem Schlafmittel betäubt und in der Wanne ertränkt wird. Es sind ganz andere Figuren, ein anderer Ablauf, aber der Film gilt zu Recht als Meisterstück. Die Teuflischen, unter anderem mit Simone Signoret, kam zu einer Zeit, als übernatürliche oder scheinbar übernatürliche Kriminalgeschichten neu waren. 1955, also Jahre vor Augen ohne Gesicht oder Wiegenlied für eine Leiche oder vor Psycho. Regisseur Alfred Hitchcock schätzte Les Diaboliques so sehr, dass er mit Vertigo 1958 einen anderen Roman von Pierre Boileau und Thomas Narcejac ins Kino brachte. Unser Das Gespenst-Hörspiel, das wir eben erlebt haben, fängt die unheimliche Atmosphäre der Buchvorlage nicht immer ein, aber das machen die Schauspielerinnen und Schauspieler wett. Allen voran Christian Rode als unglücklicher Handelsvertreter Fernand. Es gibt bösartige Naturen, die so etwas einfach nicht ertragen können. Und ich bin mir sicher, dass Sie diese Stimme schon mal gehört haben. Du scheinst zu glauben, ich betrüge dich. Christian Rode hat mit seinem Fernand hier seine verletzliche schauspielerische Seite zeigen können. Fast somnambul torkelt die Figur durch die Geschichte. Rodes Stimme war eigentlich immer unverwechselbar präsent, präzise, fordernd. Captain Lessner vom Polizeirevier war ein geduldiger Mann mit derb gutmütigem Gesicht. Er hatte sich die ganze Nacht und den größten Teil des Vormittags einen Strom von Klagen und Beschwerden angehört. Mit dieser Coolness und einer leichten Arroganz in der Stimme trat Rode häufig auf. In seinen Rollen, vor allem im Bereich der Film- und Fernsehsynchronisation. Oder auch mal als Erzähler, hier für ein Radio Bremen-Hörspiel. Seine Streifenbeamten waren müde, Seine Sergeants waren müde und er war der müdeste von allen. Trotzdem führte er Mellon in sein Büro und hörte sich seine Geschichte an. Christian Rohde war seit Mitte der 1950er Jahre Theaterschauspieler, zunächst in Hamburg. Dort arbeitete er auch im Funk. Die älteste erhaltene Aufnahme mit Christian Rohde stammt von 1957 und ist kaum zu erkennen. Ein Krimi-Sechsteiler aus dem NDR. Rohde hat eine Rolle im Hintergrund als akustischer Komparse. Hören Sie mal. Halt, halten Sie den Herrn fest! Schließen Sie die Tür! Wir versuchen. Ja, hier ist ein Tumult in der Poststation. Dazu murmeln drei Kleindarsteller. Einer ist Christian Rohde. Und der sagt jetzt hier sowas wie: Wollen Sie mich mal loslassen? Achtung, Achtung! Wollen Sie mich los? Ja, das ist er wirklich. Kaum zu erkennen. Jeder fängt mal klein an. In den 60er Jahren hörte man Christian Rohde vorwiegend in Funkhörspielen des damaligen Süddeutschen Rundfunks. Seit den 70er Jahren arbeitete Rohde in Berlin, etwa für den RIAS. Wollen Sie Ihre Aussage gleich hier machen oder muss ich Sie ins Präsidium mitnehmen? Und nicht so eilig, Inspektor. Hier spielt Christian Rohde in einer Folge dieser endlosen Radioschmunzel-Krimiserie mit bei Professor van Dusen. Ich bin Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Van Dusen? Doch nicht etwa die Denkmaschine, der berühmte Wissenschaftler und Amateurkriminologe. Eben der, Inspektor. Ja, meine Herren, erfreut, Professor van Dusen. Ja, dass es mir vergönnt ist, Sie leibhaftig zu sehen, sozusagen. Sie verstehen, von ja, Angesicht ja. zu meine Freude, Herr Professor. Gewiss, gewiss, gewiss. Professor van Dusen, eine Radioserie mit Friedrich W. Bauschulte und Klaus Herm und Gastauftritten vieler Berliner Schauspielerinnen und Schauspieler der 70er und 80er Jahre, die man aus dem Schillertheater und der Synchronbranche kannte. Etwa Lothar Blumhagen, Jürgen Thormann, Uta Halland, Wolfgang Kondrus, Almut Eggert, Liane Rudolf und eben Christian Rohde. Hallo? Buenas noches, Senor Hart. Wir bedauern, was mit Ihrem Freund Reiler passiert ist. Was hat er damit zu tun? Ah, gar nichts. Solche Figuren waren Christian Rohdes Spezialität. Arrogante Gangsterbosse mit leichtem Akzent, hier in der deutschen Synchronfassung von Hart aber herzlich. Verlassen Sie die Stadt auf der Straße in Richtung Süden. Sie fahren genau 2 Stunden. Dann finden Sie mich. Ich weiß aber nicht, wo ich nachts $50,000 hernehmen soll. Oh, Senor Hart. Sie eine Fantasie. Gut, ich komme hin. Hart, aber herzlich. Eine 80er-Jahre-Serie mit einem Millionärsehepaar als Hobbydetektive und Abziehbildschurken dieser Fernsehepoche. Christian Rohde hier als Erpresser und Joachim Kerzel als Jonathan Hart. Buenas noches, Senor Hart. Wen haben Sie da mitgebracht? Das ist meine Frau. Oh. Steigen Sie bitte beide aus. Christian Rohde war ein Supersynchronschauspieler. Rund 1900 Sprechrollen sind gelistet. Seit den 60er Jahren war er zu hören. In großen Kinoproduktionen. Schon in den James-Bond-Filmen Feuerball und Diamantenfieber. Oder in Warte, bis es dunkel ist. French Connection. Sartana, noch warm und schon Sand drauf. Mein absoluter Lieblingswestern-Titel. In Andromeda, tödlicher Staub aus dem All, flammendes Inferno und Die 3 Tage des Kondor. In den 80ern war er der Schurke Oberst Dietrich im 1. Indiana-Jones-Film und noch einmal im 3. Indiana-Jones-Film als Schurke Walter Donovan. In Scarface, Superman 4 und Total Recall oder Die nackte Kanone war er zu hören, parallel dazu in zahllosen Serienfolgen dieser Jahrzehnte. Columbo, Der unglaubliche Hulk, Perry Mason mit Schirm, Charme und Melone und nicht nur einmal, sondern bis zu 20 verschiedene Rollen in endlos Serien wie Bonanza, Rauchende Colts, Department S, Cobra übernehmen Sie, Love Boat, Dallas und eben Hart aber herzlich. Ist das hier nicht ein bisschen abgelegen? Hier ist es sicherer. Für uns alle. Ja, das ist dieser herrliche Berliner Synchronatelier-Sound der 80er. Christian Rohdes Stimme war dem Kino- und Fernsehpublikum omnipräsent über 60 Jahre. Und doch fehlt die eine Synchronrolle, mit der man ihn sofort matchen kann. Gerd Günther Hoffmann war immer mit Sean Connery verbunden. Margot Leonard mit Marilyn Monroe. Tommy Pieper mit Alf. Bei Christian Rohde würde man maximal Robert Culp nennen. Den sprach Rohde in einigen Folgen von Tennis, Schläger und Kanonen, doch eben auch nicht immer. Den Schauspieler Craig T. Nelson übernahm Rohde oft in Whack the Dog oder Company Man und in Serien der letzten Jahre wie Parenthood oder Monk, aber da klingelt es eben nicht sofort. Rohde war hin und wieder Christopher Plummer, doch die Berliner Synchronkollegen Jochen Schröder oder Lothar Blumhagen spielten Plummer in dessen bekannteren Filmen. Mit einer Figur aber ist Rohde ewig verbunden gewesen. Und zwar wieder fürs Hörspiel. Watson, Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie heute ein wenig aggressiv sind. Holmes, in diesem Zimmer gibt es auch nicht mehr die kleinste Ecke, auf die man das Attribut ordentlich anwenden könnte. Beruhigen Sie sich, Watson. Wie kann man sich wegen solcher Kleinigkeiten nur so echauffieren? Das sind Christian Rode als Sherlock Holmes und Peter Gröger als Dr. Watson. Dieses Duo schaffte es mit dem Audiolabel Maritim zwischen 2003 und 2011 sämtliche 60 Original-Sherlock-Holmes-Geschichten zu vertonen. Und zwar als Schmunzelkrimi-Hörspiele. Und die Reihe war so erfolgreich, dass Rode und Gröger noch einmal rund 60 weitere Holmes-Geschichten sprachen. Das waren dann neu erfundene Fälle. Beide starben 2018. Lass endlich dieses ewige Auf- und Abgehen, Fernand. Du machst einen ganz wahnsinnig. Das hier ist noch einmal die Lucien aus unserem Hörspiel Das Gespenst und damit Eleonore Schroth. Du bist ein Glückspilz, dass dir das Schicksal alles Nötige für deine Pläne in die Hände gespielt hat. Mich inbegriffen. Über Eleonore Schroth findet sich wenig in den Datenbanken. Das Gespenst war das letzte Hörspiel, an dem sie teilnahm. Und das war 1970. Nur 24 Rundfunkproduktionen mit ihr sind verzeichnet. Die älteste, die es noch gibt, stammt von 1956. Du kannst doch nicht mit einem beliebigen Jagdgewehr auf die Jagd gehen. Also ich bin gewiss nicht hochmütig, aber das halte ich für unmöglich. Das ist auch wieder wahr. Für ganz unmöglich. Das ist Eleonore Schroth in einem NDR-Hörspiel aus der Reihe »Fantastische Geschichten«. Lukas, dieses Gewehr ist so schön, dass du damit nicht auf die Jagd gehen solltest. Ja. Ja. 4 Jahre später, 1960, ist Eleonore Schroth zu Gast in der viel prominenteren NDR-Krimiserie Die Jagd nach dem Täter, Folge 64. Herr Kommissar, ich habe eine wichtige Entdeckung gemacht. Senorita? Mein Onkel hat in einem Seitenfach seines Safes ein halbes Dutzend Dürerstiche. Originalstiche von Dürer? Das ist doch etwas außerordentlich Wertvolles. Heute Vormittag entdeckten wir nun, dass sie sich nicht mehr im Safe befinden. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie kommt mir die Stimme von Eleonore Schroth vertrauter vor, als ihr Werk es möglich macht. Es ist in meinen Ohren eine so typische Schauspielerin dieser Radiozeit. Aber in den 126 Folgen von Die Jagd nach dem Täter aus dem NDR war sie nur einmal dabei. Häufiger spielte sie in Krimis bei Radio Bremen. Arbeiten Sie schon lange für Mr. Burnley? Ich bin seit 8 Jahren seine Sekretärin. Hier an der Seite von Helmut Lange. Entschuldigen Sie. Bitte schön. Burnley Werke, Chefsekretariat. Hier ist Jones. Sie wünschen... Es ist wegen Dr. Parker. Dr. Parker? Sagen Sie, Mr. Burnley, bitte, ich muss ihn dringend sprechen. Geben Sie mir Dr. Parker oder Kidnapper am Werk oder die schwarze Dame, so heißen die feinen Radio Bremen Krimis mit Eleonore Schroth aus den frühen 60er Jahren. Uns hier aus Kein Mucks gut bekannt, die stehen alle schon im Podcast. Schroth ging Anfang der 70er Jahre in die USA und wurde dort Schauspiellehrerin. Sie war gut bekannt mit Marie-Louise Parker oder Tom Hulce, den kennen Sie aus dem Kinoerfolg Amadeus. Nun aber zu einer weiteren Darstellerin aus unserem Hörspiel Das Gespenst. Nun, Fenner, was macht das Geschäft? Ach, danke. Wie geht's, Mireille? Und um die komme ich hier nicht herum. Du darfst mich um Himmels Willen nicht missverstehen, Fenner. Ich habe gar nichts gegen Mireille. Aber an Louis' Stelle hätte ich dich schon damals eingeweiht. Das ist die Grande Dame von Radio Bremen, hier in der Rolle der Jacqueline, Gudrun Daube. Ich wusste sofort Bescheid, als ich dich vorhin ansah. Louis merkt immer nichts, aber ich habe eine feine Spürnase. Gudrun Daube war rund 50 Jahre in Stücken aller Gattungen dabei. Der älteste Eintrag in den Radio Bremen Hörspiellisten stammt von 1955. Und zwar zu diesem Stück. Woher hatten Sie das ersehen? James Fenwick hat es mir gegeben. Ach. Ich kannte James gut. Dieses Schwein. Das ist Gudrun Daube als kränkliche Zeugin in einer Giftgeschichte zusammen mit Friedrich W. Bauschulte in Die Nacht vor dem Urteil. Einer der ältesten erhaltenen Rundfunkkrimis überhaupt und eben der erste mit Gudrun Daube. Rund 150 Hörspiele machte sie. 1959 wurde sie nur einmal an den Norddeutschen Rundfunk ausgeliehen. Alle anderen Auftritte hatte sie bei Radio Bremen. Übrigens auch als Moderatorin von Musiksendungen. Verehrte Hörer, wir bitten um Ihr Verständnis für eine kleine Programmänderung, die wir zu unserem großen Bedauern nicht vermeiden können. Das ist Gudrun Daube 1962 in einer Satire. Und hier hören wir sie nochmal 3 Jahre später als seltsame Nachbarin in dem Radio Bremen-Krimi Schwarze Hochzeit. Hallo? Polizei. Polizei? Sind Sie die Dame des Hauses? Ich? Nein, nein, ich bin nur der Hundesitter. Ich wohne nicht mal hier, ich weiß von nichts. Mal ruhig, Gnädigste. Das ist meine liebste Rolle von Gudrun Daube in diesem amerikanisch geprägten Polizeikrimi Schwarze Hochzeit. Hier hat Daube diese Naivität in der Stimme gepaart mit komödiantischem Unterton. Ich weiß von nichts über irgendwen, der hier wohnt. Ich komme nur, um bei einem Hund zu sitzen. Er heißt Butch und er nagt die Möbel an, wenn man ihn allein lässt. Er fühlt sich dann so einsam und unglücklich, also sitze ich bei ihm. Gudrun Daube konnte aber nicht nur Kulleraugen-Ladies, sondern auch die kaltherzigen Figuren. Etwa hier in Staatsfeind Nummer 1. Ich begreife nicht, was das FBI damit zu tun hat. Mein Haus ist ein sehr anständiges. In diesem Krimi von 1963 spielt sie eine zwielichtige Unterweltfigur. Jetzt werden Sie gemein, Mr. Ich kann Paris. Ihnen allerdings auch ein Angebot machen, Mrs. Sage. Zusammen mit Herbert A.E. Böhme. Wie wäre es mit 5.000 amerikanischen Dollar auf den Weg? Was verlangen Sie dafür? Sie sollen mir sagen, wo sich Dillinger aufhält. Woher soll ich das wissen? Ein wahrer Fall nach einer amerikanischen Gangsterlegende von vor 100 Jahren. Gudrun Daube spielt die Kronzeugin. Das mit den 5.000 Dollar, ist das Ihr Ernst? Die bekommen Sie, sobald Sie uns sagen, wo Dillinger steckt. Und damit habe ich die perfekte Überleitung zu dem Mann in dieser Szene gebaut. Denn genau der war ja auch der Ermittler in unserem Hörspiel Das Gespenst. Mein Name ist Merlin. André Merlin, Kriminalinspektor AD. Dieser Herbert A.E. Böhme war auch ein Funkhörspiel-Dauergast. Ja, wären Sie also unter Umständen damit einverstanden, Monsieur, dass man in Ihrer Sache ein bisschen nach dem Rechten schaut? Natürlich nur, wenn Sie Ihre Einwilligung geben. Herbert A.E. Böhme war Jahrgang 1897. Schon in den 1920er Jahren soll er in einem Sendespiel der Nordischen Rundfunk AG aufgetreten sein, also in der Frühzeit des Drahtfunks, so nannte man es damals noch. Diese Angabe kann nur durch eine alte Programmzeitschrift belegt werden, denn das Stück ist natürlich nicht erhalten. Auch in manchen Filmen war Böhme zu sehen. Ich hatte schon einen Trashreißer von 1960 organisiert. Der Titel lautete »Die Mühle der versteinerten Frauen«. Ein super Titel. Aber ich musste feststellen, dass Böhme in diesem Film zwar zu sehen war, aber er wurde von Werner Liefen synchronisiert. Und deswegen klang er nach James Cagney in 1, 2, 3. Aber der Hörfunk war Herbert A.E. Böhmes wichtigstes Betätigungsfeld. Ab 1949 wird er in vielen Produktionen des Nordwestdeutschen Rundfunks eingesetzt und dort natürlich ebenfalls in Krimis aus der Reihe Die Jagd nach dem Täter. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Sie mich für den Mörder halten? Über 30 Mal ist er dort besetzt worden, natürlich immer Folge für Folge, Fall für Fall in einer anderen Rolle, meist als einer der Verdächtigen. Kommissare dagegen, die spielte er bei Radio Bremen. Etwa in diesem Krimi von 1958. Ich möchte bitten, den Fall Gordon einem Kollegen zu übertragen. Was? Weil ich seit Wochen an einem Punkt angelangt bin, den ich offenbar nicht überwinden kann, Chef. Herbert A.E. Böhme als Kommissar Collins in Not. Eines der besten Hörspiele aus den späten 50ern, das wir je im Podcast hatten. Der Titel in spätestens 4 Wochen. Wir haben jeden Menschen, der nach Aussage der Eltern mit dem Ermordeten in Berührung gekommen ist, durchleuchtet. Wir haben nichts unversucht gelassen, es war alles vergebens. Böhme poltert sich hier mit seiner tiefen Stimme und einem leichten Schwips durch die Geschichte. Das ist das älteste Radio Bremen-Hörspiel mit ihm, das erhalten ist. Beim Westdeutschen Rundfunk übrigens war er nur ein einziges Mal in einer Krimiproduktion dabei, 1959. Mr. Temple, was soll das? Ich habe Ihnen am Telefon gesagt, dass ich... Steigen Sie ein, Klatsch. Was wollen Sie von mir? Ich komme hier ja immer wieder auf die Paul-Temple-Serie zurück. Es ist einfach die bekannteste Krimireihe dieser Radioepoche. Böhme hier als ängstlicher Informant, neben René Deltgen als Ermittler Temple. Wenn Sie mir sagen, was Sie wissen, sind wir quitt. Okay. Und wie immer bei den Paul-Temple-Krimis nach Francis Durbridge, haben Informanten nur kryptische Hinweise für den Detektiv parat. Achtung! Spielen Sie die Schallplatte. Hey! Moment mal! Und sie geraten immer kurz danach unter ein Auto. Hören Sie mal, ich bin doch nur... Sie hat nicht mal gebremst. Ich habe die Nummer gesehen. Und natürlich hat der sterbende Informant noch letzte Worte für Mr. Temple. Mr. Temple, vergessen Sie nicht, spielen Sie die Schallplatte. Paul Temple und der Fall Spencer. 8 Folgen lang, ein Radiostraßenfeger. Der Informant Herbert A.E. Böhme überlebt zwar, doch wichtiger wird tatsächlich eine Schallplatte. Kaum ein Krimi-Klischee wird ausgelassen, doch das Ganze ist so putzig und harmlos, dass viele damals gerne mitfieberten im Oktober 1959. 10 Jahre vorher spielte Herbert A.E. Böhme erstmals in einem Radiokrimi mit. Auch das war eine Paul-Temple-Serie, da ging es um den Fall Gregory. Doch diese Aufnahme von 1949 ist nicht erhalten, nur die Besetzungsliste ist noch da. Hier trafen Deltgen und Böhme offenbar auf NWDR-Dauergäste wie Herbert Steinmetz, Walter Giller, Katharina Brauren oder Franz Schafheit-Lien. Man kann sich also nur vorstellen, wie interessant diese Serie gewesen wäre. Unser Hörspiel Das Gespenst von 1970 wiederum war der letzte Krimi mit Herbert A.E. Böhme. Danach war er nur noch vereinzelt in Kurzhörspielen besetzt worden. Er starb 1984 in Hamburg. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten. Das Gespenst war ein Radio Bremen-Archivstück. Und Kein Mucks ist und bleibt eine Zusammenarbeit aller neuen ARD-Rundfunkanstalten. Das ist die beste UKW-Superschaltung, die wir augenblicklich kennen. Und falls Sie Lust auf eine Serie von Radio Bremen haben, dann empfehle ich Ihnen Der Teepalast. Eine neue Abenteuergeschichte nach dem Roman von Elisabeth Herrmann. Eine Hörspielserie als Podcast, die im 19. Jahrhundert spielt und den Weg der Helene Voskamp erzählt, die als Jugendliche ihre ostfriesische Heimat verlässt und auf dem gefährlichen Seeweg über London bis nach China reist. Dort möchte sie als erste Frau mit Tee handeln. Der Teepalast. 7 Folgen stehen bingebereit in der ARD-Audiothek. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Kein Mucks, immer donnerstags. Danke fürs Zuhören. Tschüss.